Die Tür geht auf und was sehen meine Augen? Das beste Stück aus dem Sommerparadies. Du bist gekommen, ich kann es nicht glauben, wo ich dich damals doch verließ. Wenn ich's auch wollte, ich konnte nicht bleiben. Ich musste schließlich doch irgendwann nach Haus. Und was man fühlt, kann man nicht immer schreiben. Und darum dachte ich, es ist aus. Bonjour! Sie zogen mit mir wie eine Melodie. Ich hab alleine zu Hause gesessen und wollte zu dir, aber wie? Bonjour.